الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Die heutigen Verse sind die Verse 149 bis 154, inshaAllah. Ich lese die Verse vor, wie wir gewohnt sind. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala in 149. Vers: O die ihr glaubt, wenn ihr denen, die ungläubig sind, gehorcht, lassen sie euch auf den Fersen kehrt machen, und dann werdet ihr als Verlierer zurückkehren. Nein, vielmehr ist Allah euer Schutzherr und er ist der beste Helfer. Wir werden in die Herzen derjenigen, die Ungläubigen, Schrecken einjagen dafür, dass sie Allah andere Götter beigesellt haben, wozu er keine Ermächtigung heroffenbart hat. Ihr Zufluchtsort wird das Höllenfeuer sein, ein schlimmer Aufenthaltsort für die Ungerechten. Allah hat ja sein Versprechen euch gegenüber gehalten, als ihr sie mit seiner Erlaubnis vernichtetet, bis dass ihr den Mut verlort und über die Angelegenheit miteinander strittet und euch widersetztet, nachdem er euch gezeigt hatte, was euch lieb ist. Unter euch gibt es manche, die das Diesseits wollen, unter euch gibt es aber auch manche, die das Jenseits wollen. Hierauf wandte er euch von ihnen ab, um euch zu prüfen. Nun hat er euch wahrlich schon verziehen, denn Allah ist voll Huld gegen die Gläubigen. Als ihr fortlieft und euch nach niemandem umdrehtet, während der Gesandte euch von hinten her rief, da belohnt er euch mit Kummer für den Kummer des Propheten, damit ihr weder traurig wäret über das, was euch entgangen war, noch über das, was euch getroffen hatte, und Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Dann sandte er nach dem Kummer Sicherheit auf euch herab, Schläfrigkeit, die einen Teil von euch überkam, während ein anderer Teil um sich selbst besorgt war, indem sie von Allah in Gedanken der Unwissenheit dachte, was dem Wahren nicht entspricht. Sie sagten, haben wir denn irgendetwas in der Angelegenheit zu entscheiden gehabt? Sagt, die Angelegenheit ist ganz und gar in Allahs Entscheidung. Sie halten in ihrem Innersten verborgen, was sie dir nicht offenlegen. Sie sagen, wenn wir etwas von der Angelegenheit zu entscheiden hätten, würden wir hier nicht getötet. Sag, wenn ihr auch in euren Häusern gewesen wäret, wären diejenigen, denen der Tod vorgezeichnet war, an den Stellen erschienen, wo sie als Gefallene liegen sollten. Damit Allah prüfe, was in euren Brüsten und herausstellt, was in euren Herzen ist, und Allah weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Liebe Geschwister im Glauben, wie wir im letzten Mal angefangen haben, oder die letzten Male angefangen haben, zwar ging es ja um die Schlacht von Uhud, in der jetzt weiter detailliert beschrieben werden wird, und in der sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam einige nicht Folge leisten wollten, nachdem sie eine Niederlage errungen hatten in Uhud, wollten sie sich vom Dschihad abwenden, und Allah subhanahu wa ta'ala hat Leute, die etwas derartiges tun, als ungerechte Menschen bezeichnet. Und dann beginnen wir gleich in dem 149. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O die ihr glaubt, wenn ihr denen, die ungläubig sind, gehorcht, lassen sie euch auf den Fersen kehrt machen, und dann werdet ihr als Verlierer zurückkehren. In diesen deutlich dargelegten Versen von Allah subhanahu wa ta'ala lernen wir zwei wichtige Sachen, unter anderem natürlich. Ja. Die eine Sache ist, dass wir lernen, was der Grund ist, wodurch wir erfolgreich sein werden. Ja. Wir lernen, wodurch die Gläubigen gegenüber die Kuffar siegen werden. In ganz klaren Worten, ja, unmissverständlich ausgedrückt. Und wir brauchen das nicht irgendwie schönreden, uminterpretieren oder etwas Ähnliches. Ja. Die Verse sind eindeutig klar. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns ganz klar, wie wir uns zum Sieg verhelfen wird. Ja. In Surat Muhammad sagt er es noch deutlicher, oder auch genauso deutlich sagt er, in tansurullaha yansurkum. Wenn ihr Allah helft, wird er euch helfen. Die zweite Sache ist, wir lernen die Ursachen dafür, die zur Niederlage führen, und die Ursachen dafür, die die gläubigen Menschen dazu gebracht hat, am Tag von Uhud zu fliehen. Am Tag von Uhud zu fliehen. Und es war nicht, dass sie zu wenig Kamele hatten oder Reittiere hatten oder zu wenig ausgerüstet waren oder zu wenig Geld hatten und zu wenig Waffen hatten oder zu wenige Anzahl an Menschen waren. All dies waren überhaupt nicht die Gründe. Wird nicht einmal angesprochen. Ja? Also Allah subhanahu wa ta'ala macht uns unmissverständlich klar, wodurch wir den Sieg erringen werden. Also, die größte Ursache oder die eine der größten Ursachen, wodurch die Gläubigen verlieren, ist, wenn sie den Ungläubigen gehorchen. Denn die Ungläubigen, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allwissende der verborgenen Dinge. Er sagt uns, was sie über uns denken und wenn sie gläubigen Menschen Rat geben. In Wirklichkeit wollen sie uns vom Islam abbringen. Und das war damals der Fall, unter das Beispiel, was wir letztes Mal erwähnt hatten, in der Schlacht von Uhud, als sie ausgerufen haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gestorben war. Das hat keiner gesehen, ja. Keiner von den Kuffar konnte das gesehen haben, denn er war ja lebendig und auch nachher noch, und deswegen also war es ja eine Lüge. Und die haben ihn geglaubt, obwohl sie etwas in den Raum geworfen haben, was er gar nicht war. Und wer ihnen gehorcht hätte, er wäre zum Kuffar übergetreten, wird zurückgekehrt. Denn die Heuchler unter den Muslimen haben ja gesagt, kehren wir doch wieder zur Religion von unseren Vorvätern zurück, zur Religion von den Leuten von Mekka zurück, denn der Prophet ist schon gestorben. Also war er kein wahrer Prophet. Also hier ist ein glasklares Beispiel, dass man, wenn man den Kuffar gehorcht, kann es dazu führen, dass man auf den Fersen Kerz macht, und das bedeutet, auf den Fersen Kerz macht Ridda, das heißt, auf dem Islam abfällt. Ja. Und dann werdet ihr als Verlierer zurückkehren, ja, und die Verlierer, das heißt Verlierer des Diesseits und des Jenseits. In Diesseits verlieren sie diejenigen Errungenschaften, die sie erhalten hätten durch den Kampf gegen die Kuffar. Und sie verlieren das Jenseits, weil sie in die Hölle dann gehen werden, denn wer als Kafir stirbt, geht zweifellos in die Hölle. Ja, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nein, vielmehr ist Allah euer Schutzherr und er ist der beste Helfer. Ja, weil diejenigen, die natürlich sich mit den Gedanken gespielt haben, zum Kuffar zurückzukehren, sie sehen dann in den Leuten von Mekka ihre Schutzherren. Sie sehen in den Leuten von Mekka diejenigen, die ihnen helfen würden. Und sie sehen, dass wenn sie als Muslime weiter auf der Erde leben würden, dann käme es vielleicht dazu, dass sie auch umgebracht würden, genauso wie der Prophet umgebracht würde, wie sie gedacht haben, ja, was natürlich nicht stattgefunden hat. Ja. Also sie haben in ihren Verwandten oder ihren Freunden von Mekka ihre Schutzherren gesehen, und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, vielmehr ist Allah ihr Schutzherr, denn Allah subhanahu wa ta'ala ist der Lebendige und er ist der beste Helfer. Also nicht nur der beste Helfer, sondern der Helfer schlechthin. Und diese Leute von Mekka können ihnen gar nichts helfen, weder im Diesseits noch im Jenseits. Wir werden in die Herzen derjenigen, die ungläubig sind, Schrecken einjagen dafür, dass sie Allah andere Götter beigesetzt haben, wozu er keine Ermächtigung offenbart hat. Die Kuffar, es wird erzählt, dass Abu Sufyan, der ist ja später Muslim geworden, ja, radiallahu anh, dass Abu Sufyan nach der Schlacht von Uhud gesehen hat, dass die Gläubigen abziehen in Richtung Medina, und da hatte sich vorgenommen gehabt, dass er den Muslimen hinterherrennt oder hinterherreitet und sie ein für alle Mal auslöscht. Aber er ist ihnen nicht hinterhergeritten und ist nicht hinterhergegangen und hat sie nicht weiter noch bekämpft und hat sie abziehen lassen und ist selbst nach Mekka gegangen. Und was war der Grund dafür? Der Grund war, wie Allah sagte, die Hilfe kommt von ihm ganz alleine. Er sagte, Allah hat einfach Schrecken in die Herzen von Abu Sufyan und seinen Anhängern eingejagt, sodass sie Angst gehabt hatten, hinter den Gläubigen hinterher zu reiten, und deswegen sind sie auch in einem gewissen Sinne von den Gläubigen geflüchtet, weil sie Angst hatten, dass sie von ihnen noch besiegt werden würden, vielleicht noch. Und so sieht man, dass Allah subhanahu wa ta'ala kann die Gläubigen besiegen durch eine ganz einfache Sache. Er braucht nur Schrecken, nur Angst, Schrecken heißt Angst, Angst in ihre Herzen setzen, das war's. Und wie wir wissen, sind ja sowieso die Herzen der Menschen oder der Söhne Adams, wie das Wort dort heißt, im Hadith, zwischen zwei Fingern, der Finger des Alabamas. Er wendet die Herzen, wie er will. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala im Sujud häufig, oder versuchen es zumindest, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat er im Sujud öfter den Dua gesprochen, dass er sein Herz festigen soll im Glauben. Ja? Dass Allah subhanahu wa ta'ala unser Herz festigen soll im Glauben. Er sagte, Allahumma ya muqallib al-qulub, wa Allah, du derjenige, der die Herzen wendet. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, also festige mein Herz auf deiner Religion. Ja? Das ist, worum wir Allah subhanahu wa ta'ala bitten. Ja? Wir werden in die Herzen derjenigen, die ungläubig sind, Schrecken einjagen dafür, das ist die Ursache, dass sie Allah andere Götter beigesellt haben, wozu er keine Ermächtigung offenbart hat. Ja. Also natürlich, das wissen wir, selbstverständlich, und Allah beschädigt ist, aber auch die Kuffar, also die jetzt verschiedene Götter haben, sie können ja, das ist auch eine witzige Sache, im ironischen Sinne, die Kuffar können ja nicht einmal beweisen, nicht einmal aus einer Offenbarungsschrift, wie die Juden und Christen, die Juden und Christen versuchen ihren Schirk durch die Bibel zu begründen. Ja. Aber die Mischliken von Makka, die können ihren Schirk durch was begründen? Nicht mehr durch Offenbarungsschriften, sondern nur durch das, was sie von ihren Vorvätern gelernt haben. Ja. Also Allah SWT hat das überhaupt nicht herabgesandt. Nicht mal haben sie eine verfälschte Schrift, die irgendwie darauf hinweist. Ihr Zufluchtsort wird das Höllenfeuer sein, im Jenseits, ein schlimmer Aufenthaltsort für die Ungerechten. Und wir haben schon einmal gesagt, dass der Ausdruck Aufenthaltsort im arabischen Maswa, also Aufenthaltsort, das heißt der Ort, an dem sie bleiben werden. Das heißt der Ort, an dem sie nicht herauskommen werden. Und hier sehen wir Aufenthaltsort für die Ungerechten, auf Walimin. Und wir wissen, dass der Schirk, der Polytheismus oder die Vielgötterei oder die Tatsache, dass man jemand anderes anbetet außer Allah, ist die größte Form der Ungerechtigkeit schlechthin. Das heißt, die Mushrikin sind die Ungerechten. Und Allah sagt in Surah Al-Baqarah 254. Vers, وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Und die Ungläubigen, sie sind die Ungerechten. Ja, sie sind die Ungerechten. Jemand, der erschaffen wurde von Allah subhanahu wa ta'ala und der alles, was er besitzt, von Allah bekommen hat und alles, was es gibt, Allah gehört und alles, was er trinkt und isst, von Allah kommt und dann jemandem anders dankt außer Allah oder Allah zum Teilhaber macht, obwohl alles von ihm allein kommt, das ist derjenige, der wirklich ungerecht ist und das ist derjenige, der die Hölle verdient und darin ewig bleiben wird, wie Allah in diesem Vers und in zahlreichen Versen im Koran darauf hingewiesen hat. Allah hat ja sein Versprechen euch gegenüber gehalten. Allah hat ja sein Versprechen euch gegenüber gehalten, als ihr sie mit seiner Erlaubnis vernichtetet. Bis dass ihr den Mut verlort und über die Angelegenheit miteinander strittet und euch widersetztet, nachdem er euch gezeigt hatte, was euch lieb ist. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in diesen Versen klar gemacht, wenn wir ihm gehorchen, in dem 149. Vers, dann werden wir die Sieger sein. Umgekehrt, wenn wir ihn nicht gehorchen, werden wir die Verlierer sein. Weiterhin, Allah ist unser Schutz, wenn wir ihm gehorchen. Weiterhin, Allah wird uns helfen, wenn wir ihm gehorchen. Weiterhin, Allah, wenn wir ihm gehorchen, wird er Schrecken einjagen in die Herzen der Kuffar. Es gibt nichts Schlimmeres für die ungläubigen Menschen, als Muslime zu sehen, die sich stützen auf den Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Weil dieses Fundament können sie nicht ins Wanken bringen. Das steht schwarz auf weiß geschrieben. Und wer sich an den Koran hält, so wie er ist, der Koran, der kann nicht verändert werden bis zum nächsten Tag. Und wer sagt, ich halte mich an das, tut mal. Vor kurzem gab es ein Gespräch, da hat einer gesagt, ich meine, es gibt es oft, aber ich sage nur, wie sich die Sachen wiederholen. Und zwar, manche Leute sagen, ja, wenn ich ein Haus kaufe, einen Kredit, dann auf lange Zeit lohnt sich das. Aber wenn ich jetzt immer Miete zahle, ja, dann zahle ich insgesamt viel mehr und so weiter und so fort. Also er meint wirtschaftlich gesehen, was Geld angeht, lohnt es sich eher. Ja, okay, was macht der Faqih? Der Faqih, der kann nicht mehr machen, als sich auf das stützen, was Allah im Koran gesagt hat. Und der ist dann ganz hart. Allah sagt im Koran, wa ahallallahu al-bay' und Allah hat das Handeln erlaubt, wa harram al-riba und das Zinsnehmen und Geben verboten. Sachfällig. Also man kann als Mufti oder als Faqih nicht diesen Vers einfach übersehen. Das geht nicht. Das geht nicht. Allah hat gesagt, Riba ist verboten, das heißt, Riba ist verboten. Ich kann nicht jemandem irgendwie sagen, er soll es trotzdem machen. Deswegen, wer sich nämlich an den Koran hält, an die Verse so wie sie sind, der ist am stärksten, der ist am standhaftesten und am stärksten gefestigt. Keiner kann ihn ins Wanken bringen. Aber wenn jemand kommt und sagt, ja, also ich verstehe den Vers so und ich glaube an das und weiß nicht was, wa alaikum salam. Dann natürlich kommt der andere und sagt, ja, meine Meinung ist aber anders als deine Meinung und das war's. Dann kann er ihn vielleicht auch überzeugen. Aber wenn Allah sagt, zum Beispiel, dass die Ungerechten in der Hölle sein werden, dann sind die Ungerechten in der Hölle, das war's. Ja, da können wir nichts ändern und so müssen wir es den Menschen mitteilen. Ja, also wie ich gesagt habe, Allah sagt, wir gehorchen ihm, dann werden wir Sieger sein, dann wird er unser Schutzherr sein, dann wird er uns helfen und dann wird er Schrecken einjagen in die Herzen der Kuffar, weil sie andere anbeten außer Allah, die dann in die Hölle kommen werden. Und dieses Versprechen hat Allah bewahrheitet. Und zwar in Uhud selbst. Denn solange sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehorcht hatten, hat Allah subhanahu wa ta'ala sein Versprechen ihnen gegenüber gehalten. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, man sagt, 30 Speerwerfer auf diesen Hügel, oder auf diesen Berg, Bergchen eigentlich, ja, auf diesen Berg gesetzt, und zu ihnen gesagt, Leute, bleibt dort oben und bewegt euch nicht von diesem Platz, bis ich euch die Erlaubnis gebe, dort runterzusteigen. Und auch wenn ihr also seht, dass die Leute schon ihre Kriegsbeute einsammeln, trotzdem geht nicht runter, ihr Speerwerfer, sondern bleibt oben. Ja? Und der Führer von ihnen war Abdullah ibn Jubair, radiallahu anhu, der Führer von diesen 30 Speerwerfern oben. Und solange sie das gemacht haben, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam von ihnen verlangt hatte, ja, da hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen auch zum Sieg verholfen. Und die Gläubigen waren auch schon am Gewinnen. Ja? Allah hat sein Versprechen für euch gegenüber gehalten, als ihr sie mit seiner Erlaubnis vernichtetet. Er war also schon dabei, sie zu vernichten. Bis ihr dann den Mut verlort und über die Angelegenheit miteinander strittet und euch widersetztet. Ja, sie stritten sich. Die einen sagten, die meisten von diesen Sperrwürfen sagten, lasst uns runtergehen, der Krieg ist vorbei. Und manche sagten, wie Abdullah ibn Jubair, der Kommandant, sagte, nein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat euch gesagt, ihr sollt oben bleiben, bis er euch sagt, ihr sollt runtergehen. Und die anderen haben gesagt, nein, der Prophet hat das doch nicht gemeint. Er meinte, bleibt oben, solange der Krieg stattfindet. Aber wenn der Krieg vorbei ist, werden wir wieder runtergehen. Was haben sie gemacht? Sie haben das gemacht, das Übel, was viele Muslime machen. Sie haben die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam einfach uminterpretiert und haben aus den Worten des Propheten das gemacht, was sie verstanden haben. Und nicht das gemacht, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, bleibt oben, bis ich euch sage. Und sie haben gesagt, nein, er meinte, bleibt oben, bis der Krieg zu Ende ist. Und diese Sache ist eine Krankheit bei vielen Muslimen, dass sie die Verse Allahs oder die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam so hinbiegen, wie sie es verstehen, und sich nicht bewusst machen, was sie mit dieser Aussage machen. In Wirklichkeit durch ihre Aussage verfälschen sie die Worte Allahs oder die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie werfen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam dadurch vor, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht klar genug aussprechen konnte, was er wollte. Weil sie sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte praktisch nicht sagen, bleibt oben, bis der Krieg vorbei ist. Nein, sie haben gesagt, er meinte das so und weiß nicht was. Ja. Das ist die große Krankheit, an die sich, und das hat die Leben gekostet. Denn dann ist Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, auf seinem Reittier mit anderen Reitern, als er gesehen hat, dass die Sperrwerfer runtergehen, ist er ihnen im Nacken gefallen von hinten und hat sie dann bekämpft. Und dann sind die Muslime tatsächlich geflüchtet und 70 von ihnen sind dann als Märtyrer gefallen, was natürlich im Endeffekt auch gut für die Gläubigen war. Aber Allah subhanahu wa ta'ala bestraft, wen er will und vergibt, wen er will. Aber wie wir sehen, ist die Sache für die Gläubigen insgesamt gut ausgegangen. Alhamdulillah. Allah hat sein Versprechen euch gegenüber gehalten, als ihr sie mit seiner Erlaubnis vernichtetet. Der Sieg kommt nämlich nur von Allah. Bis ihr den Mut verlort und über die Angelegenheit oder den Befehl miteinander strittet und euch widersetztet. Ja, die sind teilweise runtergegangen, nur ein paar sind oben geblieben, nachdem er euch gezeigt hatte, was euch lieb ist. Unter euch gibt es manche, die das Diesseits wollen. Unter euch gibt es auch manche, die das Jenseits wollen. Und es gibt eine Überlieferung über einen Sahabi, ich hatte keine Zeit gehabt, die jetzt nachzuschauen, der gesagt hat, bis Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers herabgesandt hatte, wusste ich nicht, oder habe ich nie geglaubt, dass es unter uns Leute gibt, die das Diesseits wollen. Ja. Unter euch gibt es manche, die das Diesseits wollen. Und unter euch gibt es aber auch manche, die das Jenseits wollen. Also die Menschen im Dschihad, im Kampf, sie haben unterschiedliche Absichten. Ja. Die einen wollen also die Güter des Diesseits, das heißt, sie wollen den Krieg gewinnen, dadurch bekommen sie Anteil am Gewinn, und andere machen es um Allah subhanahu wa ta'ala Angesicht willen. Hierauf wandte er euch von ihnen ab. Hierauf wandte er euch von ihnen ab, also um euch zu prüfen. Also haben sie dann sich von den Feinden abgewendet und haben nicht weiter gekämpft. Um Allah subhanahu wa ta'ala, die Gläubigen, wollte er dadurch prüfen. Und das ist die Weisheit hinter dem Ganzen. Ja. Und das, nun hat er euch wahrlich schon verziehen, denn Allah ist voll Huld gegen die Gläubigen. Und das ist natürlich eine große Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er den Gläubigen ihre Sünden in dieser Hinsicht vergeben hat. Und deswegen können wir niemals den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam hier irgendeinen Vorwurf machen. Sondern was wir machen können, wir können aus den Fehlern lernen, die sie gemacht haben, denn dafür teilt uns Allah diese Sachen mit, damit wir nicht die gleichen Fehler machen. Denn wer ist blöder als jemand, der die gleichen Fehler macht, oder der Fehler macht, wo er genau weiß, dass es falsch ist. Ja. Nun aber hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen vergeben. Das Problem ist, nur wenn einer von uns so etwas macht, für uns haben wir nicht Verse, in denen Allah uns sagt, dass er uns unsere Sünden vergeben hat. Ja. Aber ihnen hat Allah subhanahu wa ta'ala schon ihre Sünden vergeben, denn Allah ist voll Huld gegen die Gläubigen, so fadlin ala al-mu'minin, unter anderem dadurch die größte Huld erweisen Allahs, und zwar, dass er sie zum Islam geleitet hat. Ich weiß nicht, von Maghrib, ne? Ja. Okay, dann sage ich, machen wir Pause, wir haben noch zwei Verse nach dem Salah. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Kommen wir zur Runde 2. Wir sind beim 153. Vers stehen geblieben. Als ihr fortlieft und euch nach niemandem umdrehtet, während der Gesandte euch von hinten herrief. Da belohnte er euch mit Kummer für den Kummer des Propheten oder für Kummer über Kummer, damit ihr weder traurig wäret über das, was euch entgangen war, noch über das, was euch getroffen hatte. Und Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Also sie waren am Fliehen während der Schlacht und drehten sich nach niemandem um, also natürlich beim Fliehen, keiner kümmert sich um den anderen, weder ob der Prophet noch da stand oder nicht stand, sondern jeder hat einen anderen im Stich gelassen und nur der Prophet und die Standhaften mit ihm blieben stehen. Und der Prophet rief dann die anderen zu sich, sagte, also kommt zu mir, Diener Allahs, kommt zu mir, Ibad Allah, und hat sie gerufen, doch keiner hat ihm Folge geleistet und sie sind weiter gerannt. Da belohnte er euch, also Belohnung, die Belohnung, also im Deutschen ist meistens wird Belohnung verwendet für etwas Positives, ja. Also könnt ihr es jetzt im Ironischen verstehen, oder der Lohn dafür war, dass Allah euch mit Kummer über Kummer belohnte. Oder euch Kummer über Kummer gab. Und was heißt Kummer über Kummer? Eine Auslegung dazu ist zum Beispiel, zum einen, dass sie dachten, dass der Prophet Hassan gestorben war. Und der nächste Kummer, dass sie auch noch dann geflohen sind und die Schlacht verloren haben. Wie dem auch sei, mit viel Kummer hat Allah subhanahu wa ta'ala sie dafür belohnt, dass sie dann umgekehrt sind. Ja. Also Kummer mindestens für die Niederlage und Kummer auch für dass sie die Schlacht verloren haben und natürlich auch dadurch die Güter verloren haben, also das, was man durch den Krieg gewinnt, Al-Ghanaim, ja, die Kriegsbeute, haben sie auch verloren. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, damit ihr weder traurig werdet über das, was euch entgangen war, und auch über das, was euch getroffen hatte. Und gemeint ist, es ist wie ein eingeschobener Satz, der praktisch nicht dasteht und den man aber dringend braucht, um das nicht falsch zu verstehen, ja. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. Damit ihr weder traurig seid über das, was euch entgangen war. Was damit? Also Allah hat euch vergeben, ist gemeint, ja. Allah hat euch vergeben, eure Sünde vergeben, damit ihr weder traurig wäret über das, was euch entgangen war, also die Ghanaim, die Kriegsbeute, und noch über das, was euch getroffen hatte. Das heißt in der Tafsir unter anderem der Tod, dass viele Menschen sind gestorben, dass ihr wieder traurig seid von des Todes, der euch ereilt hat, einige von euch, und noch die Verletzungen, die ihr euch zugezogen habt, noch damit ihr euch traurig seid über die Kunde, die euch über den Propheten sallallahu also eingeholt hat, ja, dass ihr gehört habt, dass der Propheten sallallahu gestorben war. Also Allah hat euch danach vergeben, wie er sagte, im 152. Vers, nun hat er euch wahrlich schon verziehen. وَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ. Insofern natürlich ist dann der Kummer nicht mehr so da oder nicht mehr so groß, wie er vorher war. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Sünde vergeben hat, dann ist jetzt nur noch das Diesseitige verloren. Ja. Aber ansonsten, Allah subhanahu wa ta'ala hat einem die Sünde vergeben, Alhamdulillah. Das heißt, Allah wird einem dafür nicht Rechenschaft ziehen. Und Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Natürlich ist damit unter anderem gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala genau gesehen hat, wer von euch weggerannt ist und wer von ihm nicht weggerannt ist und wer dem Propheten sallallahu nicht Folge geleistet hat, obwohl der Prophet sallallahu gerufen hat und so weiter und so fort. Also der Vers ist allgemein gehalten, insofern der Hinweis, das ist alles unter anderem das, was ich gerade gesagt habe. Dann, 154. Vers, dann sandte er nach dem Kummer Sicherheit auf euch herab. Schläfrigkeit, die einen Teil von euch überkam, während ein anderer Teil um sich selbst besorgt war, indem sie von Allah in Gedanken der Unwissenheit dachte, was dem Wahren nicht entspricht. Sie sagten, haben wir denn irgendetwas in der Angelegenheit zu entscheiden gehabt? Sagt, die Angelegenheit ist ganz und gar in Allahs Entscheidung. Sie halten in ihrem Innersten verborgen, was sie dir nicht offenlegen. Sie sagen, wenn wir etwas von der Angelegenheit zu entscheiden hätten, würden sie hier nicht getötet. Sagt, wenn ihr auch in euren Häusern gewesen wäret, wären diejenigen, denen der Tod vorgezeichnet war, an den Stellen erschienen, wo sie als Gefallene liegen wollten. Damit Allah prüfe, was in ihren Brüsten und herausstellt, was in ihren Herzen ist. Und Allah weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Also, nachdem die geflohen sind, vom Propheten oder von der Schlacht geflohen sind, diejenigen Gläubigen, alle, die dort anwesend waren, die Gläubigen von ihnen, als auch die Schwachen von ihnen im Glauben, haben wir insgesamt praktisch die Schacht verloren. Aber sie waren nicht gleich. Denn manche von ihnen, und zwar diejenigen, denen es nicht darum ging, ob der Prophet lebt oder stirbt, darum geht es gar nicht. Ja? Sondern also diejenigen, für die es wichtig war, dass der Islam sich ausweitet, diejenigen, die dort anwesend waren, damit Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden ist, und diejenigen, die dort anwesend waren, damit Allahs Wort das Höchste ist, ja, damit der Islam gewinnt und der Islam sich ausweitet, für sie hat Allah subhanahu wa ta'ala danach Sicherheit herabgesandt, das heißt, sie fühlten sich sicher, obwohl sie weggebrannt sind, und Allah subhanahu wa ta'ala hat für sie Schläfrigkeit hinabgesandt, damit sie ihn beruhigt schlafen können. Das müsst ihr euch vorstellen, weil es war nach einer Schlacht, die sie verloren haben. Und sie hatten gehört, viele von ihnen, dass der Prophet dann gestorben war. Ja? Trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala ihre Herzen so sehr beruhigt, dass sie sich sicher gefühlt hatten und auch keine Angst hatten, dass irgendwie die Kuffar sie hinterherrennen, wie wir gesagt haben. Und sie konnten in Ruhe schlafen. Ja? Schläfrigkeit im Nu'as ist das also, was vor dem Schlaf Schlummer, ja? Hat sie ereilt. Die einen Teil von euch überkam, nämlich diejenigen, die ich gerade eben erwähnt habe. Während ein anderer Teil um sich selbst gesorgt war, die anderen, die nur um sich selbst ging und denen egal war, was die anderen, was mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geschieht, die Heuchler von ihnen zum Beispiel, sie hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Ni'ma nicht abgesandt, also sie haben sich nicht sicher gefühlt und auch nicht hat die Schläfrigkeit überkommen, indem sie von Allah in Gedanken der Unwissenheit dachte, was dem Wahren nicht entspricht. Was haben sie sich gedacht in ihren Gedanken? Gedanken der Unwissenheit, Gedanken der Jahiliyyah, heißt das auf Arabisch, von al-Jahiliyyah. Das heißt, sie haben über Allah subhanahu wa ta'ala Dinge gedacht, die nicht der Wahrheit entsprechen. Und zwar, dass der Islam gar nicht die wahre Religion ist, sonst hätten sie ja nicht die Schlacht verloren. Und dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gar kein Prophet sein kann, sonst wäre er jetzt nicht ins Leben gekommen. Und so weiter. Das ist Dhann al-Jahiliyyah. Was den Wahren nicht entspricht. Das eine hat mit unseren Botlines zu tun. Ja. Sie sagten, sonst würde ja jeder Shahid denken, warum ist er gestorben. Sie sagten, haben wir denn irgendetwas in der Angelegenheit zu entscheiden gehabt? Also, sie wollen sich selbst rechtfertigen. Sie sagen, diese Schlacht haben wir verloren. Hatten wir überhaupt irgendwie eine Möglichkeit zu entscheiden, ob wir mitgehen sollten oder nicht? Nein, wir mussten mitgehen, weil zum Dschihad aufgerufen worden ist. Wären wir zu Hause geblieben, wäre es für uns besser gewesen. Dann wären wir nicht gestorben und wir hätten die Strapazen nicht auf uns genommen. Naja, das war die Aussage der Heuchler. Sag, die Angelegenheit ist ganz und gar in Allahs Entscheidung. Inna al-amra kullahu lillah. Also Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der bestimmt hat, dass ihr da aufziehen sollt, gegen die Mushrikin kämpfen sollt. Und das ist nicht eure Entscheidung. Also ihr habt eine Folge zu leisten. Sie halten in ihrem Innersten verborgen, was sie dir nicht offenlegen. Ja, was ist das? Allah subhanahu wa ta'ala legt es für uns offen, ja, weil er das Innerste ihrer Brüste kennt. Sie sagen, wenn wir etwas von der Angelegenheit zu entscheiden hätten, würden sie hier nicht getötet. Das ist die Aussage von ihnen. Und das ist ihr Kufr in Bezug auf Al-Qadha, Al-Qadar, also die göttliche Vorherbestimmung. Denn ihr Tod hängt nicht davon ab, ob sie zum Dschihad hinausziehen oder nicht. Überhaupt nicht. Sondern ihr Tod hängt ganz allein davon ab, was Allah subhanahu wa ta'ala für sie festgeschrieben hat in Allah al-Mahfuz, wann sie sterben werden. Hier in der Redaktion steht was anderes. If we had anything to do with it, then we should not have been in the slaughter here. Dass wir nicht in der Schlacht hier sein sollten. Nicht, dass wir hier. Ja, okay. Ja. Im Arabischen steht Ma qutilna hauna, wären wir hier nicht getötet worden. Ja? Auf jeden Fall, das ist nicht wahr. Also ihnen geht es ja darum, dass sie Verluste erlitten hatten und so weiter und so fort. Aber die Antwort auf die Sache ist, wie wir im Koran lesen, Alhamdulillah, die Verse sind klar. Allah sagt, der Prophet soll ihnen sagen als Argument, wenn ihr auch in euren Häusern gewesen wäret, wären diejenigen, denen der Tod vorgezeichnet war, an den Stellen erschienen, wo sie als Gefallene liegen sollten. Das bedeutet also, auf Deutsch ausgedrückt, selbst wenn ihr nicht zum Dschihad hinausgegangen wärt mit dem Propheten nach Uhud, aber weil in Allah al-Mahfuz steht, dass die Person so und so an dieser Stelle sterben soll, dann wäre es so gewesen, dass sie zu diesem Zeitpunkt aus ihren Häusern herausgegangen wären und genau an dieser Stelle gestorben würden. Weil es war schon geschrieben, dass sie sterben werden, genau an dieser Stelle. Also macht euch keine Sorgen. Es ist nicht eure Angelegenheit gewesen. Ihr macht nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala euch befohlen hat. Das ist ein Ansporn, dass man keine Angst haben soll zu sterben. Damit Allah prüfe, was in euren Brüsten ist und herausstellt, was in euren Herzen ist. Ja? Nämlich ob sie, wie heißt es, ob das, was sie sagen, was, so, wie heißt es, Allah subhanahu wa ta'ala hat im Surat al-Saff, hat er doch diejenigen Gläubigen oder diejenigen Menschen, die sagen, also sinngemäß, also das ist die allgemeine Bedeutung des Verses, wenn ich Geld hätte, dann würde ich das und das machen. Wenn zum Dschihad gerufen würde, würde ich das und das machen. Wenn Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Höchst hassenswert ist es bei Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala also prüft das, ob das, was die Leute sagen, La ilaha illallah, ja? Muhammad Rasulullah, ob das wirklich wahr ist, was sie sagen, indem er sie zum Beispiel zum Dschihad einlädt. Und Allah weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Und deswegen brauchen wir nicht versuchen, ihn zu betrügen, denn er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Vergessen, eine kleine Sache zu der 155. Vers, an dem Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Ihr wisst, diejenigen von euch, die sich an dem Tag, da die beiden Heere aufeinander trafen, abkehrten, ließ nur der Satan straucheln durch etwas von dem, was sie begangen hatten. Aber wahrlich, nun hat Allah ihnen verziehen. Aber Allah ist allvergebend, nachsichtig. Das ist der wichtigste Vers jetzt am Ende. Das ist die Illa, ja, das ist die Weisheit des Ganzen. Die Weisheit des Ganzen, warum haben die Gläubigen verloren? Aufgrund von Sünden, die sie begangen haben. Aufgrund von Taten, die sie selbst begangen haben. Und mir ist nicht interessiert, wenn wir gelaufen, was die Sünden genau waren. Und wenn es nicht vorkommt, Alhamdulillah, dann ist ja eher, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie nicht bloßgestellt hat. Aber alles, was uns an schlechten Sachen trifft, selbst wenn es die Ehefrau ist, die einem widerspenstig ist und einem nicht gehorcht oder einem etwas Schlechtes sagt, dann ist es aufgrund der Sünde, die man selbst begangen hat. Und wenn man sich das bewusst macht, dann ist man nicht mehr so sauer auf die anderen Menschen. Ja, klar, ja. Auf jeden Fall, der Grund, warum sie diesen Kampf verloren hatten, ist, wie Allah sagt, ist, dass der Shaitan sie hat ins Straucheln gebracht, ins Wanken gebracht, aufgrund, und wodurch konnte er das machen? Ja, weil sie einige Taten begangen haben, die Allah subhanahu wa ta'ala anscheinend nicht mochte. Ja, Wallahu ta'ala a'lam. Aber wahrlich, nun hat Allah ihn verziehen, walhamdulillah. Allah ist allvergebend und nachsichtig. Wenn Allah allvergebend ist und er sogar einem vergibt, alhamdulillah, guck mal, das Fahnenflucht, das heißt das Fliehen vom Kampfort, At-Tawalli Yawm al-Zahf heißt das, ja, das gehört zu den großen Sünden, oder zu den großen Al-Kaba'ir. Dass man flieht, während man im Kampf ist. Gegen die Kuffar. Die Feinde. Das meine ich doch. Du meinst jetzt fliehen jetzt ganz ab oder auch taktische Verordnungen? Ach, fliehen ist fliehen. Ah, okay. Fliehen ist fliehen. So. Man kann als Muslim theoretisch die Position von den Taliban vertreten, dass man in Irak gegen die ungläubigen Amerikaner. Danach, der Frage schon, da kannst du nicht die Frage stellen. Okay. Auf jeden Fall, wenn man im Dschihad ist und gegen die Kuffar kämpft, ist es absolut verboten, umzukehren und Fahnenflucht zu begehen. Gehört zum Großen. Aber auch das, Allah subhanahu wa ta'ala, hat es ihnen vergeben. Und wenn wir sowas machen, haben wir keine Garantie dafür, dass Allah uns die Sünde vergibt. Aber Allah ist allvergehen. Das heißt, wenn man ihn darum bittet, dass einem die Sünden vergibt, einem vergeben. Und er ist auch nachsichtig, Halim. Das heißt, er zieht einen nicht sofort zur Rechenschaft, sondern gibt auch einem Zeit, um die Sünden zu bereuen. Wallahu ta'ala a'lam. Und natürlich gemeint ist hier, die wenigen, die von euch, die sich an den Tag, da die beiden Heere aufeinander trafen, abkehrt, die beiden Heere, also die Kuffar, die Muschrikin und die Muslime, und am Tag von Uhud ist gemeint, Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.